Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Der Mann, über den wir jetzt reden, war ein Großmeister des Krautrock. Mit seiner Gruppe Can nahm Holger Tschukay das Sampling vorweg und beeinflusste Musiker wie David Bowie und Brian Eno. Heute Vormittag wurde bekannt, dass Tschukay nur 2 Monate nach dem Tod seiner Frau tot aufgefunden wurde in seiner Wohnung, einem ehemaligen Kino in der Nähe von Köln. Gleichzeitig sein Studio. Er wurde 79 Jahre alt und mein Kollege Ralf Bader-Kellen ist Tschukay-Kenner, Tschukay-Fan, jetzt bei mir im Studio und wie du gerade erzählt hast, doch deutlich geknickt. Hallo Ralf. Ja, hallo. Ja, ich bin doch extrem traurig, weil mit Holger Tschukay ist wirklich ein Mann von uns gegangen. Der war einmalig, das kann man nicht anders sagen. Und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, ich weigere mich jetzt eigentlich auch mal. Wir können gerne über ihn sprechen, aber ich weigere mich, das anzunehmen, dass der Mann nicht mehr da ist. Was würdest du sagen, macht seinen legendären Ruf aus? Denn du bist ja nicht der Einzige, der ihn wirklich verehrt hat. Ja, erstmal eigentlich, dass er überhaupt kein Musiker war. Also er hat das ja selber immer wieder gerne und mit Gusto erzählt, dass er eigentlich ein Vollversager ist. Also als Musikschüler in den frühen 1960er Jahren hat ihm sein Lehrer mal schon gesagt, also das wird nichts. Vielleicht können wir dich irgendwo hinten im Orchester bei den Blechbläsern verstecken. Ja, und er selber, also Tschukay selber, erzählte immer wieder gern die Geschichte, dass er dann nach Köln ging, um bei Karl-Heinz Stockhausen zu studieren. Und bei dem hat er sich vorgestellt mit den Worten, Herr Stockhausen, ich bin an allen Konservatorien und Hochschulen durch sämtliche Aufnahmeprüfungen gefallen. Woraufhin Stockhausen laut Tschukay gesagt haben soll, das ist eine schöne Geschichte, ich nehme sie. Ja. Und Stockhausen selber war auch in mehr als nur einer Hinsicht für ihn prägend. Also auch da hat Tschukay wieder immer die Geschichte erzählt, gerne, wie er bei einer Uraufführung von Stockhausen anwesend ist, wo es im Anschluss dann eben so eine Art Frage- und Antwortrunde gab. Und da hat ein Journalist Stockhausen vorgeworfen, er wolle doch mit seiner Musik nur ein Eklat provozieren, um dann aus diesem möglichst viel Kapital zu schlagen. Woraufhin Stockhausen dann gesagt haben soll, nee, es ging ihm schon um die Musik und Kapital zu schlagen, das hätte er überhaupt nicht nötig, denn er hätte eine reiche Frau geheiratet. Daraufhin beschloss der noch junge Holger, als Musiklehrer an ein Elite-Gymnasium in die Schweiz zu gehen, um sich dort eine reiche Erbin zu angeln und denselben Weg zu gehen wie Stockhausen. Okay, den Weg des Meisters. Genau, gefunden hat er da aber keine reiche Erbin, sondern den Kenngitarristen Michael Karoli. Zu dumm. Jetzt war Tschukay ja aber beides, eben Stockhausen-Schüler mit, man muss sagen, profunden musikalischen Kenntnissen, aber gleichzeitig immer auch dieser musikalische Anarchist, ja vielleicht sogar Dilettant. Das hätte er bestimmt genauso unterschrieben und eben als solcher war er auch einfach absolut genial. Also es gibt Lieder von Ken, wo er fast den ganzen Song über nur eine einzige Note spielt. Und mehr braucht es dann auch nicht, aber das muss man natürlich erstmal erkennen. Auf der anderen Seite, wenn man so Musiker wie Jackie Liebezeit oder Michael Karoli neben sich hat, tja, was soll man dann noch großartig machen? Wenn er auf seinen Soloplatten selbst Gitarre spielen wollte, hat er mir mal erzählt, dann hat er sich vorher fast in die Hose gemacht, weil er so einen Respekt davor hatte. Aber dann war er auch wieder ganz pragmatisch und hat gesagt, naja, ich kann nicht so schnell spielen, also stelle ich die Bandmaschine auf halbe Geschwindigkeit und spiele dann eben langsam, aber schön. Und ich habe ihn mal nach seinem großen musikalischen Vorbild gefragt und da sagte er, wie aus der Pistole geschossen, Frankenstein. Was? Ja, und das traf eben vor allen Dingen für seine Solo-Karriere zu, also für die Zeit nach Ken, wo er sich ja immer stärker so des Samplings bediente und oft eben aus Zufallsfunden aus der globalen musikalischen Mülltonne, die für ihn der Kurzwellenempfänger war, dann so akustische Goldklumpen gemacht hat. Und später hat er dann ja noch ein eigenes Instrument entwickelt, das Diktaphon. Und da hat er einfach ein Stück Tonband genommen, hat das so einmal quer durch den Raum gespannt, hat dann einen kleinen Kassettenrekorder genommen, hat den Tonkopf aus der Führung gelöst und ist dann wirklich mit diesem Ding so durch den Raum gerannt. Und das gab so einen ganz komischen sphärischen Singsang. Und die Journalistin Gabriele Meierding hat ihn Mitte der 80er mal dazu befragt und meinte in ihrem Interview, na, das klänge doch alles irgendwie ziemlich eierig. Freu dich doch. Was ist daran schlecht, wenn es eierig klingt? Du musst nur wissen, was du aufnimmst, damit das, was es dann eierig klingt, auch gut klingt. Ja, das hat sowohl Hand als auch Fuß, das hat sie hoffentlich überzeugt. Uns fiel noch auf, dass der englische Wikipedia-Eintrag zu Holger Tschukay im Grunde doppelt so lang ist wie der deutsche. Warum hat sich eigentlich ausgerechnet die englischsprachige Welt so auf diesen Musiker gestürzt? Also wofür steht Holger Tschukay dort? Also ich glaube, da ging es erstmal um Can. Die waren ja in England echte Stars und das hängt natürlich nicht zuletzt mit so Figuren wie dem Journalisten Ian MacDonald zusammen, der ja wahrscheinlich Urheber des Begriffes Krautrock ist. Also die Presse hob da total auf dieses deutsche Ding ab und von den deutschen Bands waren Can eben nun mal die besten. Alan Banks hat mal gesagt, also der Radiomoderator und Journalist Alan Banks, wo er auch hinkäme auf der Welt, überall würden ihn die Leute fragen, du kommst doch aus Deutschland, was macht denn Jackie Liebezeit gerade? Also Can waren einfach gute, innovative Musiker und Chukai ist da erstmal so mitgeschwommen. Und später hatten die Briten einfach die besseren Antennen für seine unglaubliche Skurrilität. Und skurril war der Mann ja nun definitiv. Jeder, der ihn mal erlebt hat, schwärmt von seinem Witz, von seiner im besten Sinne aufgedrehten, abgedrehten Art. Er muss auch im wahren Leben ein echter Freigeist gewesen sein. Hast du ihn mal kennengelernt? Ja klar, ich habe ihn ein paar Mal auf irgendwelchen Panels gesehen und habe ihn auch 5, 6 Mal interviewt. Und du konntest diesen Mann einfach nicht festnageln. Also man wusste auch im Interview nie, was entspricht jetzt der Wahrheit und was denkt er sich jetzt in dieser Sekunde gerade aus. Also der konnte die ernsthaftesten Dinge so erzählen, dass man gedacht hat, jetzt ist die Fantasie mit ihm durchgegangen. Andere Dinge waren dann wiederum vollkommener Blödsinn, aber die erzählte er mit einer Art heiligem Ernst, dass man ihm das einfach abnahm. Meine Lieblingsgeschichte ist immer wieder die, dass er mal in einer Nachtsendung mit dem schon erwähnten Alan Banks saß und der sagte, Chukai habe doch auf dem Lied Rome Remains Rome vom gleichnamigen Album die Stimme des Papstes als Sample benutzt, worauf Chukai sofort in die Luft sprang und erwiderte, er würde den Papst doch nicht benutzen, sondern er würde die Stimme des Heiligen Vaters feiern oder zelebrieren. Dann gab es eine kurze Pause und dann sagte Chukai, benutzen würde er den Papst nur, wenn sein Auto nicht über den TÜV käme. Worauf? Ja. Genau das hat Alan Banks dann auch gesagt. Das war natürlich die tödliche Frage für das Interview, weil dann erzählte Chukai die Geschichte, dass er eines Tages mit seinem VW Käfer, Baujahr 54, zum TÜV fuhr und der TÜV-Prüfer ihm dort sagte, das tut mir leid, aber das Auto kommt nicht mehr über den TÜV, das ist nicht mehr verkehrssicher. Darauf sagte Chukai, hätte er mit dem Mann gerade nicht groß diskutiert, sondern wäre in Köln zum Bürgeramt, früher sagte man ja noch Rathaus, gegangen und hätte dort gesagt, er wolle aus der katholischen Kirche austreten. Die haben erstmal ein bisschen komisch geguckt, aber haben ihm dann diesen Fragebogen gegeben, da musste er natürlich auch einen Grund angeben. Und da hat er als Grund für seinen Kirchenaustritt hingeschrieben, weil mein Auto nicht mehr über den TÜV gekommen ist. Mit diesem Ding ist er dann wieder zum TÜV gegangen, hat dem TÜV-Mann das gezeigt und der hat natürlich nur Chinesisch verstanden und hat ihm dann, sicher ist sicher, man weiß ja nicht, was für Verrückte da sind, ihm mal lieber die Plakette für die nächsten 2 Jahre gegeben. Und am Ende dieser Geschichte sagte er dann auf Englisch, in seinem berühmten Pidgin-Englisch, you see, Alan, the right decision at the right time makes everybody happy and content. Also du siehst, die richtige Entscheidung im richtigen Moment macht alle glücklich und zufrieden. Sehr, sehr schön. Während wir hier übrigens sprechen, hat mein Kollege aus der Redaktion noch Ja Wobble erreicht. Das war einer, der lange Jahre zusammen mit Holger Chukai Musik gemacht hat. Zunächst war er noch Musiker bei Public Image Limited, der Band von John Lydon nach den Sex Pistols. Und wir haben vorhin also mit ihm telefoniert. Und er hat auch noch mal ein bisschen was zu der Rolle Chukais im englischsprachigen Raum gesagt, nämlich Folgendes. In Germany, I think it was probably seen as some kind of weird German take on rock and roll, American rock and roll. And it couldn't possibly be as good as the real thing. In Deutschland wurden Can aufgefasst als seltsamer deutscher Versuch, Rock'n'Roll zu machen. Und der konnte natürlich niemals so gut sein wie der echte aus Amerika. Aber es war mehr, viel mehr als das. Das deutsche Publikum konnte das nicht erkennen. Und wir hier dachten, warte mal, diese Band spielt 20 Minuten lange improvisierte Tracks, wie Halleluja, mit diesem Powerhouse-mäßigen Schlagzeuger, mit diesen Texturen. Das sind Leute, die offensichtlich nicht nur irgendeinen Krach machen, sondern die Musik konkret, Minimal und Messiaen verstanden haben. Das westliche Ausland, vor allem in Großbritannien, konnte erkennen, dass das ernsthafte Kunst war. Sie erkannten das Reduktionistische, Ironische, die Intelligenz. Der Musiker Ja Wobble über die internationale Bedeutung des Musikers Holger Chukai. Heute wurde bekannt, dass der Musiker im Alter von 79 Jahren gestorben ist. Ralf Bader-Kellen war hier im Studio. Ganz herzlichen Dank.